Rocken und Hose tu ich lüften zärtlich, denn ich liebe das. Weiß das ein vor Ekstase, wisch ich's ab mit grünem Glas, will den Mund, ihr Schoß und Nase sauber, denn ich liebe das. Treibt das Weib mir die schöne Sache feurig, doch hinüber was geb ich dir die Hand und lache freundlich, denn ich liebe das.